Abschnitt 15 aus Die Frau in Weiß, Band 1 von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Aussage von Advokat Vincent Gilmore in Chancery Lane, London. Teil 3. Es verging eine Woche nach meiner Rückkehr nach London, ohne dass ich von Miss Halcombe hörte. Am 8. Tage lag ein Brief in ihrer Handschrift unter den Briefen auf meinem Pulte. Derselbe zeigte mir an, dass Sir Percival Glyde definitiv angenommen sei und dass die Heirat, wie er es ursprünglich gewünscht, vor Ablauf des Jahres stattfinden werde. Aller Wahrscheinlichkeit nach werde die Zeremonie innerhalb der letzten 14 Tage des Monats Dezember vollzogen werden. Miss Fairleys 21. Geburtstag war Ende März nächsten Jahres. Auf diese Weise also wurde sie 3 Monate vor ihrer Mündigkeit Sir Percivals Gemahlin. Ich hätte nicht erstaunt sein, es hätte mich nicht betrüben sollen, aber beides war dessen ungeachtet der Fall. Eine kleine Unzufriedenheit über lakonische Kürze von Miss Halcombes Brief mischte sich in diese Gefühle und trug dazu bei, mich für den ganzen Tag zu verstimmen. In dem Lapidarstil von 6 Zeilen kündigte meine Korrespondentin mir die beabsichtigte Heirat an, in noch 3, dass Sir Percival von Cumberland abgereist und nach Hampshire zurückgekehrt sei, und in 2 Schlusssätzen, erstens, dass Laura sehr einer Veränderung der Luft und heiterer Gesellschaft bedürfe, und zweitens, dass sie beschlossen, sofort die Wirkung einer solchen Veränderung zu versuchen, indem sie ihre Schwester mit sich auf einen Besuch zu gewissen alten Bekannten in Yorkshire nehme. Damit endete der Brief ohne ein Wort zur Erklärung der Umstände, welche Miss Fairley bewogen hatten, in einer kurzen Woche, nachdem ich sie zuletzt gesehen, Sir Percival anzunehmen. Die Ursache dieses schnellen Entschlusses wurde mir später zur Genüge erklärt, doch darf ich sie nicht unvollkommen und nach bloßem Hörensagen berichten. Die Umstände gehören zu Miss Halcombes persönlichen Erlebnissen, und in ihrer Aussage, welcher der meinigen folgt, wird sie dieselben in ihren Einzelheiten genau so beschreiben, wie sie sich ereigneten. Unterdessen, ehe ich meinerseits die Feder niederlege und von den Schranken zurücktrete, bleibt mir nur noch die Aufgabe, das letzte mit Miss Fairleys Vermählung in Beziehung stehende Ereignis, mit welchem ich persönlich zu tun hatte, zu berichten, nämlich das Aufsetzen des Heiratskontraktes. Es ist unmöglich, verständlich von diesem Dokumente zu reden, ohne erst in gewisse Details in Bezug auf die Vermögensverhältnisse der Braut einzugehen. Ich will versuchen, meine Erklärung kurz und deutlich zu geben und mich von allen dunklen technischen Ausdrücken freizuhalten. Die Sache ist von der allergrößten Wichtigkeit. Ich benachrichtige alle Leser dieser Zeilen, dass Miss Fairleys Erbe einen sehr wichtigen Teil von Miss Fairleys Geschichte ausmacht und dass Mr. Gilmores Wissenschaft der Sache die ihrige sein muss, wenn Sie die noch kommenden Aussagen verstehen wollen. Miss Fairleys Vermögenserwartungen waren also zweierlei Art und bestanden demnach teils in der möglichen Erbschaft liegenden Grundeigentumes oder Ländereien, wenn ihr Onkel starb, teils in ihrem unbedingten Erbe persönlichen Eigentums oder Geldes, sobald sie mündig wurde. Von den Ländereien zuerst. Zu Lebzeiten von Miss Fairleys Großvater, väterlicher Seite, den wir Mr. Fairley den Älteren nennen wollen, stand das Fideikommiss folgendermaßen. Mr. Fairley der Ältere starb und hinterließ 3 Söhne, Philip, Frederick und Arthur. Als ältester Sohn erbte Philip das Gut. Falls er starb, ohne einen Sohn zu hinterlassen, ging das Eigentum auf seinen 2. Bruder Frederick über. Und falls Frederick ebenfalls starb, ohne einen Sohn zu hinterlassen, so kam es an den 3. Arthur. Nun geschah es aber, dass Mr. Philip Fairley bei seinem Ableben eine einzige Tochter hinterließ, die Laura unserer Erzählung, und das Gut fiel infolgedessen an den zweiten Bruder Frederick, der unverheiratet war. Der dritte Bruder, Arthur, war schon viele Jahre vor Philips Tode gestorben und hatte einen Sohn und eine Tochter hinterlassen. Der Sohn ertrank im 18. Jahre zu Oxford. Durch seinen Tod wurde Laura, Philip Fairleys Tochter, die mutmaßliche Erbin des Gutes mit jeder Aussicht, die Erbschaft nach dem Laufe der Natur nach Frederick Fairleys Ableben anzutreten, falls besagter Frederick ohne männlichen Erben starb. Der Fall ausgenommen, also dass Mr. Frederick Fairley sich verheiratet und einen Erben hinterließ, die beiden letzten Dinge von der Welt, die sich von ihm erwarten ließen, beerbte seine Nichte Laura ihn bei seinem Tode, indem sie jedoch, wie wir nicht vergessen müssen, nur den Nießbrauch des Gutes hatte. Falls sie unverheiratet oder kinderlos starb, so ging das Gut an ihre Cousine Magdalena, Mr. Arthur Fairleys Tochter, über. Falls sie sich nach einem angemessenen Kontrakte oder mit anderen Worten nach dem Kontrakte, den ich für sie zu machen beabsichtigte, verheiratete, stand der Ertrag des Gutes volle 3.000 Pfund des Jahres auf Lebenszeit zu ihrer Verfügung. Falls sie früher starb als ihr Gemahl, so würde natürlich er seinerseits den Nießbrauch dieser Einkünfte verlangen. Und hatte sie einen Sohn, so erbte derselbe zum Nachteile ihrer Cousine Magdalena. Auf diese Weise versprachen Sir Percivals Aussichten, indem er Miss Fairley heiratete, insofern sie das zu erwartende Grundeigentum seiner Frau betrafen, ihm bei Mr. Frederick Fairleys Tode folgende zwei Vorteile. Erstens, den Nießbrauch von jährlich 3.000 Pfund mit Genehmigung seiner Frau, während sie lebte und nach ihrem Tode, falls er sie überlebt, Kraft seines eigenen Rechts, und zweitens die Erbschaft von Limeridge für seinen Sohn, falls er einen solchen hatte. So viel über das Landeigentum und die Verfügung über den Ertrag desselben bei Gelegenheit von Miss Fairleys Heirat. Bis hierher ließ sich keine Schwierigkeit oder Meinungsverschiedenheit über den Kontrakt der Dame zwischen Sir Percivals Advokaten und mir erwarten. Der nächste Punkt, den wir zu berücksichtigen haben, ist das persönliche Eigentum oder mit anderen Worten das Geld, zu dem Miss Fairley mit ihren 21. Jahren berechtigt war. Dieser Teil ihres Erbes war an sich schon ein hübsches kleines Vermögen. Sie erhielt es nach ihres Vaters Testamente und es belief sich auf 20.000 Pfund. Außerdem hatte sie noch den Nießbrauch von 10.000 Pfund, welche Summe bei ihrem Ableben ihrer Tante Eleanor, der einzigen Schwester ihres Vaters, zufiel. Es wird die deutliche Auseinandersetzung dieser Familienangelegenheiten sehr fördern, wenn ich hier einen Augenblick innehalte, um zu erklären, warum die Tante bis zum Tode ihrer Nichte auf ihr Legat warten musste. Mr. Philip Fairley hatte auf dem freundschaftlichsten Fuße mit seiner Schwester Eleanor gelebt, solange sie unverheiratet war. Als sie sich jedoch erst in den späteren Lebensjahren verheiratete und diese Heirat sie mit einem italienischen Gentleman oder vielmehr mit einem italienischen Edelmanne, da er sich des Grafentitels erfreut, namens Fosco, vereinte, missbilligte Mr. Fairley diese ihre Handlung in dem Grade, dass er allen Verkehr mit ihr abbrach, ja sogar so weit ging, dass er ihren Namen aus seinem Testamente strich. Die anderen Mitglieder der Familie fanden diese ernstliche Dartung seines Zornes über die Heirat seiner Schwester mehr oder weniger ungerecht. Graf Fosco, obgleich kein reicher Mann, war dessen ungeachtet kein vermögensloser Abenteurer. Er besaß ein kleines, aber hinreichendes Einkommen, hatte viele Jahre in England gelebt und behauptete eine sehr gute Stellung in der Gesellschaft. Doch diese Empfehlungen galten Mr. Fairley nichts. In vielen seiner Ansichten war er ein Engländer von der alten Schule, und er hasste einen Ausländer einzig und allein, weil er ein Ausländer war. Das Äußerste, zu dem er sich noch in späteren Jahren bewegen ließ, und zwar hauptsächlich auf Miss Fairleys Bitten, war, dass er seiner Schwester Namen seine frühere Stelle in seinem Testamente wiedergab, sie jedoch auf ihr Legat warten ließ, indem er seiner Tochter den Nießbrauch der Zinsen und die Summe selbst ihrer Cousine Magdalene vermachte, falls ihre Tante vor ihr sterbe. Wenn man das bezügliche Alter der beiden Damen bedenkt, so war die Aussicht der Tante auf die 10.000 Pfund dem gewöhnlichen Gange der Natur nach auf diese Weise eine äußerst zweifelhafte, und die Gräfin Fosco rächte sich für ihres Bruders Verfahren gegen sie auf so ungerechte Weise, wie es in solchen Fällen üblich ist, indem sie sich weigerte, ihre Nichte zu sehen oder zu glauben, dass ihr Name nur auf Miss Fairleys Bitten in Mr. Fairleys Testamente wieder aufgenommen sei. Dies war die Geschichte der 10.000 Pfund. Auch hieraus konnten mir Sir Percivals Advokaten gegenüber keine Schwierigkeiten erwachsen. Die Zinsen gehörten der Frau und das Kapital fiel der Tante oder bei ihrem Tode der Cousine zu. Nachdem auf diese Weise alle vorläufigen Erklärungen beseitigt sind, komme ich jetzt zu dem wirklichen Knoten in der Geschichte, den 20.000 Pfund. Diese Summe war, sobald sie ihr 21. Jahr erreichte, Miss Fairleys unbeschränktes Eigentum, und die ganze zukünftige Verfügung darüber hing vorerst von den Bedingungen ab, die es mir gelingen würde, in dem Heiratskontrakte für sie zu machen. Die anderen Klauseln, die das Dokument enthielt, betrafen bloße Formen und brauchen hier nicht wiederholt zu werden. Aber die Klausel in Bezug auf das Geld ist zu wichtig, um hier übergangen zu werden. Wenige Zeilen werden genügen, um uns den notwendigen Auszug zu geben. Meine Bedingung in Bezug auf die 20.000 Pfund war einfach diese. Die Zinsen der Summe sollten der Dame auf Lebenszeit und nach ihrem Tode Sir Percival seinerseits auf Lebenszeit gehören, das Kapital selbst aber den Kindern der Ehe. In Ermangelung von Leibeserben sollte über das Kapital nach dem Wunsche der Dame verfügt werden, zu welchem Ende ich ihr das Recht, ein Testament zu machen, vorbehielt. Die Wirkungen dieser Bedingungen lassen sich auf folgende Weise zusammenfassen. Falls Lady Glyde starb, ohne Kinder zu hinterlassen, so durften ihre Halbschwester Miss Harcamp und sonstige Verwandte oder Freunde, die sie zu begünstigen wünschte, sich bei dem Ableben ihres Gemahls nach solchen Anteilen in das Geld teilen, wie sie ihnen ausgesetzt hatte. Hinterließ sie dagegen Kinder, so musste deren Interesse natürlich jedem anderen Interesse vorgehen. Das war die Klausel, und wer sie liest, muss, wie ich denke, mit mir darin übereinstimmen, dass sie allen Teilen gleiche Gerechtigkeit zukommen ließ. Wir werden sehen, wie meine Vorschläge von Seiten des Gemahls aufgenommen wurden. Zur Zeit, wo ich Miss Harcams Brief empfing, war ich noch mehr beschäftigt als gewöhnlich, aber es gelang mir noch, die Zeit zu dem Kontrakte zu finden. Ich hatte ihn in weniger als einer Woche nach Empfang von Miss Harcams Briefe aufgesetzt und Sir Percivals Advokaten zur Genehmigung zugesandt. Nach Verlauf von 2 Tagen erhielt ich das Dokument mit den Notizen und Anmerkungen von Sir Percivals Advokaten zurück. Seine Einwendungen erwiesen sich im Allgemeinen als unbedeutend und bloße Formen betreffend, bis er zu der Klausel über die 20.000 Pfund kam. An dieser entlang waren mit roter Tinte doppelte Linien gezogen und folgende Bemerkung hinzugefügt. Unzulässig. Das Kapital an Sir Percival übergehen lassen, falls er Lady Glyde überlebt und keine Leibeserben da sind. Das hieß also, dass kein Heller von den ganzen 20.000 Pfund weder Miss Harcourt noch sonst einem Mitglied der Familie von Lady Glyde zukommen sollte. Die ganze Summe, falls sie keine Kinder hinterließ, sollte in Sir Percivals Taschen schlüpfen. Die Antwort, welche ich auf diesen unverschämten Vorschlag schrieb, war so kurz und scharf, wie ich sie nur geben konnte. »Mein lieber Herr, ich behaupte Klausel so und so, gerade wie sie besteht, aufrichtig der Ihrige.« Die Erwiderung kam in einer Viertelstunde. »Mein lieber Herr, ich behaupte die Klausel in roter Tinte, gerade wie sie dasteht, aufrichtig der Ihrige.« In dem abscheulichen Kauderwelsch unserer Zeit hatten wir uns jetzt beide festgefahren und es blieb uns nichts weiter übrig, als an unsere beiderseitigen Klienten zu appellieren. Wie die Sachen standen, war mein Klient, da Miss Fairley noch nicht ihr 21. Jahr vollendet hatte, ihr Vormund, Mr. Frederick Fairley. Ich schrieb mit der Nachmittagspost an ihn und legte die Sache gerade so vor ihn, wie sie stand, indem ich nicht nur nachdrücklich jeden Beweisgrund, der mir nur einfiel, anführte, um ihn zu bewegen, die Klausel so zu behaupten, wie ich sie aufgesetzt hatte, sondern auch deutlich den gewinnsüchtigen Beweggrund hervorhob, welcher der Einwendung gegen meine Verfügung zum Grunde lag. Die Kenntnis von Sir Percivals Angelegenheiten, welche ich notwendigerweise gewonnen, als die Maßregeln der Akte auf seiner Seite mir zur Einsicht vorgelegt wurden, hatte mir nur zu klar bewiesen, dass enorme Schulden auf dem Gute lasteten und dass sein Einkommen, obgleich nominell ein bedeutendes, in der Wirklichkeit aber für einen Mann seines Standes beinahe nichts war. Das Bedürfnis baren Geldes war die praktische Notwendigkeit für Sir Percivals Existenz und die Anmerkung seines Advokaten neben der Klausel in dem Kontrakte war nichts als das selbstsüchtig offene Bekenntnis desselben. Mr. Fairleys Antwort kam mit umgehender Post und erwies sich als im höchsten Grade abweichend und unanwendbar. Auf gut Deutsch lief sie auf etwa Folgendes hinaus. »Wollte nicht der liebe Gilmore die außerordentliche Güte haben, seinen Freund und Klienten nicht wegen einer solchen Kleinigkeit wie einen entfernten Möglichkeitsfall zu quälen, war es wahrscheinlich, dass eine junge Frau von 21 Jahren früher als ein Mann von 45 Jahren und ohne Kinder sterben werde?« War es dagegen in einer so jämmerlichen Welt wie diese möglich, den Wert des Friedens und der Ruhe zu überschätzen? Und falls diese zwei himmlischen Güter einem für eine solche irdische Kleinigkeit wie die entfernte Aussicht auf 20.000 Pfund geboten würden, war das da nicht ein guter Tausch? Ganz gewiss. Also warum ihn da nicht eingehen? Ich warf den Brief voll Widerwillen von mir. Gerade als er zu Boden fiel, wurde an meine Tür geklopft und Sir Percivals Advokat, Mr. Merriman, trat ein. Es gibt in dieser Welt viele verschiedene Arten von schlauen Praktikanten, aber die, mit der man am allerschwersten fertig wird, sind die Leute, welche uns beständig unter dem Mantel einer unvertilgbaren Fröhlichkeit überlisten. Ein korpulenter, wohlgenährter, lächelnder, freundlicher Geschäftsmann ist von allen, mit denen man zu schaffen haben kann, derjenige, der einem am wenigsten Hoffnung lässt. Mr. Merriman gehörte zu dieser Klasse. »Und wie geht's meinem guten Mr. Gilmore?« begann er, von der Wärme seiner eigenen Liebenswürdigkeit erglühend. »Freut mich sehr, Sir, Sie bei so guter Gesundheit zu sehen. Ich ging gerade bei Ihrer Tür vorbei und dachte, ich wollte mal sehen, ob Sie mir vielleicht etwas zu sagen hätten. Lassen Sie uns, ich bitte Sie, unsere kleine Meinungsverschiedenheit womöglich mündlich beilegen. Haben Sie schon von Ihrem Klienten gehört?« »Ja. Haben Sie schon von dem Ihrigen gehört?« »Ein lieber, guter Herr, ich wollte, ich hätte in einer Weise von ihm gehört, die etwas nützen könnte. Ich wünsche von ganzem Herzen, er nähme mir die Verantwortung ab, aber er will sie mir nicht abnehmen. Merriman, ich überlasse die Einzelheiten Ihnen. Tun Sie, was Ihnen in meinem Interesse recht scheint, und nehmen Sie an, dass ich mich persönlich von der Sache zurückgezogen hätte, bis alles vorüber ist.« Das waren Sir Percivals Worte vor 14 Tagen, und das Einzige, was ich über ihn vermag, ist, sie ihn wiederholen zu lassen. Ich bin kein harter Mensch, wie Sie wissen, Mr. Gilmore. Was mich betrifft und unter uns gesagt, versichere ich Sie, dass ich jene Anmerkung von mir auf der Stelle streichen möchte. Aber wenn Sir Percival sich nicht darum bekümmern will, wenn er durchaus ein ganzes Interesse meinen Händen übergibt, was kann ich möglicherweise anderes tun, als es behaupten? Meine Hände sind gebunden, sehen Sie wohl, mein lieber Herr, meine Hände sind gebunden. Dann bestehen Sie also auf Ihrer Anerkennung neben der Klausel buchstäblich, sagte ich. Ja, zum Henker, es bleibt mir nichts anderes übrig. Er spazierte an den Kamin und wärmte sich, indem er mit einer vollen Bassstimme die letzte Strophe eines Liedes vor sich hinsummte. »Was sagt Ihre Partei?« fuhr er fort. »Bitte lassen Sie mich hören, was Ihre Partei sagt.« Ich schämte mich, es ihm zu sagen. Ich versuchte, Zeit zu gewinnen, ja, ich tat gar noch Schlimmeres. Mein juristischer Instinkt übermannte mich, und ich versuchte sogar, mit ihm zu handeln. 20.000 Pfund sind eine ziemlich große Summe, um von der Familie der Dame nach zweitägiger Überlegung aufgegeben zu werden, sagte ich. »Sehr wahr«, sagte Mr. Merriman, gedankenvoll auf seine Stiefel herabblickend. »Gut gesagt, Sir, sehr gut gesagt. Ein Kompromiss, welcher das Interesse der Familie der Dame sowohl als das des Gemahls anerkannte, hätte meinen Klienten wahrscheinlich nicht so sehr abgeschreckt«, fuhr ich fort. »Nun kommen Sie, die Sache löst sich am Ende in einem bloßen Handel auf. Was ist das Wenigste, was Sie annehmen wollen?« »Das Wenigste, was wir annehmen wollen, sagte Mr. Merriman, sind 19.999 Pfund für 19 Schilling und 11 Pence 3 Farthing.« »Hahaha, entschuldigen Sie, Mr. Gilmore, ich muss einen kleinen Scherz haben.« »Klein genug«, bemerkte ich. »Der Scherz ist gerade den übrigen Farthing wert, um den er gemacht wurde.« Mr. Merriman war entzückt. Er erschütterte das Zimmer mit seinem Gelächter über die Art und Weise, wie ich es ihm zurückgegeben. Ich dagegen war nicht halb so guter Laune. Ich kehrte zum Geschäfte zurück und machte der Unterredung ein Ende. »Heute ist Freitag«, sagte ich. »Lassen Sie uns bis nächsten Dienstag zur letzten Entscheidung Zeit.« »Auf jeden Fall«, erwiderte Mr. Merriman, »noch länger, mein lieber Herr, wenn Sie es wünschen.« Er nahm seinen Hut, um zu gehen, und redete mich dann noch einmal an. »Beiläufig gesagt, haben Ihre Klienten in Cumberland nichts mehr von dem Frauenzimmer gehört, das den anonymen Brief schrieb?« »Nichts mehr«, entgegnete ich. »Haben Sie keine Spur von ihr entdeckt?« »Noch nicht«, sagte mein juristischer Freund, »aber wir verzweifeln noch nicht. Sir Percival hegt Verdacht, dass jemand sie versteckt hält, und diesen jemand lassen wir bewachen.« »Sie meinen die alte Frau, die mit ihr in Cumberland war?«, sagte ich. »Eine ganz andere Person, Sir«, entgegnete Mr. Merriman. »Wir haben die alte Frau noch nicht erwischt. Unser jemand ist ein Mann. Ich habe mein Auge auf ihn hier in London, und wir hegen starken Verdacht, dass er es war, der ihr aus der Anstalt entfliehen half.« Sir Percival war dafür, ihn sogleich auszufragen, aber ich sprach nein. »Unsere Ausfragen würden den Erfolg haben, dass er auf seiner Hut wäre. Wir wollen ihm aufpassen und warten. Wir werden ja sehen, was sich ereignet. Ein gefährliches Frauenzimmer, Mr. Gilmore, um frei zu sein. Es ist unberechenbar, was sie zunächst tun mag. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen, Sir. Nächsten Dienstag hoffe ich, das Vergnügen zu haben, von Ihnen zu hören.« Er lächelte liebenswürdig und ging. Ich war während des letzten Teiles der Unterhaltung etwas zerstreut gewesen. Ich war so besorgt in Bezug auf den Kontrakt, dass ich für andere Gegenstände wenig Aufmerksamkeit übrig hatte. Und so wie ich wieder allein war, begann ich zu überlegen, was mein nächster Schritt sein sollte. Hätte die Sache irgendeinen anderen meiner Klienten betroffen, so hätte ich meinen Verhaltungsbefehlen gehorcht, wie sehr mir dieselben auch persönlich zuwider gewesen wären, und augenblicklich den Punkt in Bezug auf die 20.000 Pfund aufgegeben. Aber gegen Miss Hurley konnte ich nicht mit dieser geschäftsmäßigen Gleichgültigkeit verfahren. Ich hegte ein redliches Gefühl der Liebe und Bewunderung für sie. Ich erinnerte mich voll Dankbarkeit, dass ihr Vater mir der gütigste Freund und Gönner war, den je ein Mann besaß. Ich hatte, während ich den Kontrakt aufsetzte, das für sie gefühlt, was ich, wäre ich nicht ein Junggeselle gewesen, für meine eigene Tochter gefühlt hätte. Und ich war daher entschlossen, vor keinem persönlichen Opfer zurückzuweichen, solange ich ihrem Interesse dienen konnte. An ein zweites Schreiben an Mr. Fairley war nicht zu denken. Er würde ihm nur eine zweite Gelegenheit geben, mir durch die Finger zu schlüpfen. Es mochte möglicherweise von besserem Erfolge sein, falls ich ihn sähe und ihm persönlich die Sache vorstellte. Der folgende Tag war Sonnabend. Ich beschloss, ein Tagesbillett zu nehmen und meine alten Gebeine nach Cumberland hinunterrütteln zu lassen, auf die Aussicht hin, ihn zu bereden, das gerechte, unabhängige, ehrenvolle Verfahren einzuschlagen. Ich hatte allerdings nur geringe Aussicht darauf, aber nachdem ich es versucht, würde sich mein Gewissen beruhigen. Ich würde dann alles getan haben, was ein Mann in meiner Lage tun konnte, um dem Interesse des einzigen Kindes seines alten Freundes zu dienen. Das Wetter am Sonnabend war schön, ein Westwind und heller Sonnenschein. Da ich in letzterer Zeit wieder an jener Eingenommenheit und jenem Drucke im Kopfe gelitten hatte, vor denen mein Arzt mich schon vor mehr als 2 Jahren warnte, beschloss ich mir, bei dieser Gelegenheit ein wenig extra Bewegung zu verschaffen und schickte meine Reisetasche voraus, um dann zu Fuß nach der Eisenbahnstation von Houston Square zu folgen. Als ich nach Holborn hineinbog, kam ein Herr mir entgegen, und da er mich sah, stand er still und redete mich an. Es war Mr. Hartwright. Hätte er mich nicht zuerst begrüßt, so wäre ich ihm ganz gewiss so vorbeigegangen. Er hatte sich so sehr verändert, dass ich ihn kaum wiedererkannte. Sein Gesicht war bleich und abgemagert, sein Benehmen hastig und unsicher und seine Kleidung, die mir in Limeridge als sauber und geschmackvoll aufgefallen, war jetzt so vernachlässigt, dass ich mich geschämt haben würde, wenn ich einen meiner Schreiber so gesehen hätte. »Sind Sie schon lange wieder aus Cumberland zurück?« fragte er. »Ich habe kürzlich von Miss Harcombe gehört und weiß, dass Sir Percival Glides Erklärungen als befriedigend angenommen sind. Wird die Heirat bald stattfinden? Wissen Sie es vielleicht, Mr. Gilmore?« Er sprach so schnell und drängte seine Fragen so seltsam und verwirrt durcheinander, dass ich ihm kaum folgen konnte. Wie vertraut er auch durch Zufall mit der Familie zu Limeridge gewesen sein mochte, so schien er mir doch nicht berechtigt, Auskunft über ihre Familienangelegenheiten zu erwarten, und ich beschloss daher, ihn so kurz wie möglich über Miss Fairleys Heirat abzufertigen. »Die Zeit wird's lehren, Mr. Hartwright«, sagte ich, »die Zeit wird's lehren. Ich denke mir, wenn wir nur hübsch die Zeitungen lesen, dass wir die Vermählung schon angezeigt finden werden. Verzeihen Sie mir die Bemerkung, aber ich bedauere, dass Sie nicht so wohl zu sein scheinen, als da ich Sie zuletzt sah.« Um seine Augen und Lippen bebte ein momentanes Zucken, und ich machte mir beinahe Vorwürfe, ihm auf so bedeutungsvoll zurückhaltende Weise geantwortet zu haben. »Ich hatte kein Recht, nach Ihrer Heirat zu fragen«, sagte er mit Bitterkeit. »Ich muss warten, bis ich, wie andere Leute, Sie in der Zeitung angekündigt sehen.« »Ja«, fuhr er fort, »ehe ich ihm noch meine Entschuldigung machen konnte, ich bin seit kurzem nicht wohl gewesen. Ich bedarf einer Veränderung des Aufenthaltes sowohl als der Beschäftigung. Sie haben einen weiten Bekanntschaftskreis, Mr. Gilmore. Sollten Sie von irgendeiner Expedition im Ausland hören, zu der man einen Zeichner gebrauchte und keiner von Ihren eigenen Bekannten Gebrauch davon zu machen wünschen, da würde ich Ihnen sehr dankbar sein, wenn Sie mich davon benachrichtigen wollten. Ich stehe dafür, dass meine Zeugnisse befriedigend sind, und es ist mir einerlei, wohin ich gehen, in welches Klima oder wie lange ich werde fortbleiben müssen. Während er dies sagte, blickte er auf sonderbare misstrauische Weise auf die fremde Menge, welche sich zu beiden Seiten an uns vorüberdrängte, als ob er argwöhne, dass wir beobachtet würden. »Wenn ich von irgendetwas der Art höre, will ich nicht verfehlen, es Sie wissen zu lassen«, sagte ich und fügte dann, um ihn nicht ganz so kurz über die Ferlis abzufertigen, hinzu, »ich reise heute in Geschäften nach Limeridge. Miss Harcombe und Miss Fairley sind aber augenblicklich nicht da, sondern auf Besuch bei Bekannten in Yorkshire.« Seine Augen glänzten und er schien im Begriffe, etwas zu entgegnen, aber dasselbe nervöse Zucken flog wieder über sein Gesicht. Er nahm meine Hand, drückte sie fest und verschwand, ohne ein Wort weiter zu sagen, unter der Menge. Obgleich er für mich fast ein Fremder war, blieb ich einen Augenblick stehen und sah ihm mit einem Gefühle des Bedauerns nach. Ich hatte in meinem Beruf hinreichende Erfahrungen unter jungen Leuten gemacht, um nach äußeren Anzeichen beurteilen zu können, wann sie anfingen, auf unrechten Wegen zu gehen. Und als ich meinen Weg nach der Eisenbahn fortsetzte, hegte ich zu meinem Bedauern, sage ich es, ernste Zweifel über Mr. Hartwrights Zukunft. Ende von Abschnitt 15, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 19. Januar 2024.